Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 238 an Schiller. Ihre beiden Briefe, wertester Freund, habe ich erst spät in Ilmenau erhalten, wohin, wie nach Cimmerien, die Boten langsam gehen, die Sonne selten in dieser Jahrszeit dringt, der Almanach aber doch früh genug den Weg gefunden hat. Ich stehe vorerst dabei stille, dass wir mit beiden Werklein im Ganzen den gehörigen Effekt getan haben. Einzelne Äußerungen können dem Autor selten wohltun. Man steht denn doch am Ziel, es mag nahe oder fern gesteckt sein, wenn einen der Leser gewahr wird. Nun kommen sie, gehen, rennen und trippeln auch wohl herbei, andere bleiben unterwegs stehen, andere kehren gar um, andere winken und verlangen, man solle wieder zu ihnen zurückkehren ins platte Land, aus dem man sich mit so vieler Mühe herausgearbeitet. So muß man die allgemeine Aufmerksamkeit für das Resultat nehmen und sich ganz im Stillen mit denjenigen freuen, die uns Neigung und Einsicht endlich am reinsten nähert. So habe ich ihnen das nähere Verhältnis zu Körnern und Humboldt zu verdanken, welches mir in meiner Lage höchst erquicklich ist. Durch die unmittelbare Berührung mit den Gebirgen und durch das vogtische Mineralienkabinett bin ich diese Zeit her wieder in das Steinreich geführt worden. Es ist mir sehr lieb, dass ich so zufälligerweise diese Betrachtungen erneuert habe, ohne welche denn doch die berühmte Morphologie nicht vollständig werden würde. Ich habe diesmal diesen Naturen einige gute Ansichten abgewonnen, die ich gelegentlich mitteilen werde. Sonst habe ich aber auch nicht den Saum des Kleides einer Muse erblickt. Ja, selbst zur Prosa habe ich mich untüchtig gefunden und weder Produktion noch Reproduktion ließ sich im geringsten spüren. Das Weitere müssen wir nun geduldig erwarten. Wann ich sie sehen kann, weiß ich noch nicht. In der ersten Zeit darf ich von hier nicht weg. Vielleicht komme ich nur einmal auf einen Tag, um Humboldts zu begrüßen und manches zu besprechen. Leben Sie recht wohl und grüßen alles, was Sie umgibt. Das Exemplar für Humboldt liegt hierbei. Weimar, den 12. November 1796. Geht.